mit Voranalyse tendenziöses Sendungsbewusstsein gepaart mit Halbwissen Deluxe Podcast über Medien, Internet, Gesellschaft, Kultur und Tisch. Also, jetzt muss ich da irgendwie noch eine Begrüßung finden. Also, herzlich willkommen miteinander. Das ist die dritte Ausgabe von der Mikroanalyse. Jetzt haben wir ein bisschen Pause gehabt, aber jetzt geht es weiter. Ich hocke hier im Südpol, in Luzern oder in Kriens mit dem Max. Und wir werden ein bisschen uns unterhalten über, ich würde sagen, ja, Kunst, Kultur im weitesten Sinn. Ich habe da ein paar Sachen mir aufgeschrieben. Wir schauen, wo uns das durchführt. Wenn du bist ja eigentlich wirklich ein klassischer Kulturattentäter, hat er jetzt fast gesagt. Aber ein Theater ist vor allem dein Ding, oder? Kann man so sagen? Naja, also bei mir, vielleicht sage ich das so zu meinem Weg, bei mir, ja, jetzt Theater, würde ich mit Ja beantworten. Mhm. Aber mein Weg ist, ich komme eigentlich, ich habe mal Medienwissenschaft studiert und ich habe viel mich mit den damals hießen die noch neue Medien. Mittlerweile sagt man das ja schon gar nicht mehr. Also, ist das ein Schimpfwort inzwischen? Ich finde das eigentlich immer noch recht okay. Ich glaube nicht, dass es ein Schimpfwort ist, aber ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass die neu sind. Nein, und ich habe dann eher ein Problem damit, wenn man dann so sagt, das heißt jetzt nicht mehr Web 2.0, sondern das heißt jetzt Web 3.0. Und Web, also sind wir schon so wie, das habe ich gar noch nicht mitbekommen. Ja, und zwar ist sozusagen das Mobile. Ja. Das mobile Surfen, weil man feststellt, das fand ich letztens einen sehr spannenden Artikel, beim mobilen Surfen stellt man fest, dass die sozialen Netzwerke nicht mehr funktionieren, weil sie nur für die mobilen Endgeräte nur total schlecht dargestellt sind. Und vor allem ist es für Facebook, war da das große Thema, für die ist es vor allem total wenig interessant, dass sie ihre Apps weiterentwickeln, weil sie da keine Werbung platzieren können. Ja. Und darum sprach man in diesem Artikel von einem Web 3.0, wo man eben gesagt hat, in dieser mobilen Endgerätephase, wo alle mit iPhones oder PDAs rumlaufen, du eben einfach wirklich wieder ein ganz anderes Internetverhalten entwickelst als Web 2.0, was ja diese sozialen Netzwerke waren, und Web 1.0, was die Suchmaschinen waren. Also die Zeit von Yahoo und Google, dann die Zeit von Facebook und den ganzen Chatforen und so weiter und Twitter und wie es heißt, und jetzt quasi ein dritter Schritt ansteht. Und ich glaube einfach, dass jedes Medium eine Entwicklungsgeschichte hat, und wie du halt, also darum neue Medien finde ich in dem Sinn mittlerweile schwierig, weil es nicht mehr neu ist. Also, ja, das ist so, ja. Und gut, Digital Natives und so baut man ja eh ein, aber ich finde ganz gut, wenn man wirklich versucht zu benennen, was es ist. Also ich finde ja auch gerade beim Internet hast du das Beispiel, ich meine, Skype ist was ganz anderes als eine E-Mail zu schreiben. Einfach aufgrund dessen, weil du es mit einem Live-Medium zu tun hast. Also du bist vielleicht viel näher am, da bist du vielleicht viel näher am Theater plötzlich, als am Briefe schreiben. Wohingegen du beim E-Mail natürlich eigentlich, den Computer ist ja nur eine verwandelte Schreibmaschine und kann halt den Brief gleich auch noch abschicken, aber eigentlich ist die Denkwelt ja das, wohingegen eben Skype ja aus einem Telefonieren und sich was zeigen und so kommt, also eine ganz andere Historie, obwohl sich dann im selben Gerät trifft. Und darum ist es einfach, glaube ich, nicht wirklich nützlich als Begriff. Ja, das stimmt schon, ja. Also, aber Schimpfwort würde ich jetzt nicht sagen. Also, nein, ich würde das auch nicht. Also, es ist sowieso lustig. Also, es ist noch witzig, ich bin im Begriff Web 3.0 wirklich noch nie über den Weg gelaufen. Aber erst gerade letzte, ich glaube sogar auch in einem Podcast, formuliert, dass ich eben das Gefühl habe, dass wir jetzt eben auf dem Weg sind, oder dass jetzt ein Schritt gemacht wird. Und ich glaube aber auch, das ist schon interessant, dass aber gerade durch das, dass irgendwie die Werbegeschichte eben auf dem mobilen Gerät nicht funktioniert, aber durch das wieder eine neue Revolution in Stand kommen, also Revolution in Anführungszeichen natürlich, aber dass eben da wieder das neue Player reinkommt, wo sich eben genau, wo optimierte Anwendungen nachher irgendwo bringen und andere Modelle bringen. Also, aber obwohl ich da eigentlich relativ gerne, ehrlich gesagt, würde weitermachen, vielleicht können wir das in einem anderen Podcast mal, könnte man das aber gerade auch zum Beispiel auch auf die ganze Kultur irgendwie auch ummünzen, wo ich eben auch den Eindruck habe, dass wir am Ende, also dass wir irgendwo, dass die Modelle, die in den letzten 20, 30 Jahren irgendwo funktioniert haben, also auch mit, ich sage jetzt mal wirklich klassisch mit Häusern, wie wir es da haben, oder mit Theaterhäusern, mit Museen etc. Und damit, wie das Ganze eben auch finanziert und gefördert wird, habe ich eben auch den Eindruck, dass das langsam so ein bisschen zu Ende geht, dass das irgendwie auch nicht mehr funktioniert. Also, dass man eben auch neue Modelle muss finden, wo es ja auch gibt, mit so Crowdfunding-Geschichten und so, die ich ein bisschen spannend finde. Und ich schon den Eindruck habe, dass wir da sehr stark auch so auf einem, dass wir da an einem Wechsel sind. Also, wie nimmst du das wahr? Also, jetzt so in diesem Betrieb, wo du arbeitest, oder auch die Häuser, die du kennst, also, ist man sich dem bewusst oder meine ich das nur? Ich glaube, also vielleicht eine zweischneidige Antwort. Das eine ist, das glaube ich, es verändert sich ja immer. Das muss man, glaube ich, als erstes mal festhalten, dass sich diese Form, also Form seines Häuser oder auch was man darin macht und die Finanzierungsmodelle oder die Produktionsmodelle permanent in Bewegung sind. Ja, aber auf die andere. Aber ich glaube, du hast einen Punkt mit dem, wenn du sagst, in den letzten 20, 30 Jahren, und das ist für mich was ganz Banales eigentlich, letztendlich, und zwar ist das immer eine Generationenfrage. Also wenn man sich umguckt, im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt mal, gibt es eine Generation von Menschen, die sozusagen eine bestimmte Familie darstellen, die jetzt ein Alter haben zwischen Ende 40 und sozusagen zur Pensionierung, die quasi die Deutungshoheit besitzen über das, wie bestimmte Dinge funktionieren. Und dann gibt es so eine mittlere Schiene, das sind die Leute um die 40, würde ich jetzt mal sagen, die quasi alles Schüler und Assistenten von denen waren, denn diese Welten, die Kunst- und die Kulturwelt, sind ja immer sehr abgeschlossen und sehr homogen eigentlich. Und die sozusagen eigentlich das reproduziert haben, was sich die anderen ausgedacht haben. Und ich glaube, es kommt eben jetzt gerade eine Generation ist vielleicht auch ein zu großes Wort, aber jetzt mal die Leute um die 30, so wie ich es bin, wir haben andere Vorstellungen als die. Das merkt man schon. Und das ist, glaube ich, das, was bisher klar ist. Also das, was bisher klar ist, ist, dass man andere Vorstellungen hat. Dazu kommt ein zweiter Aspekt, der ganz massiv mit dem Geld zu tun hat, der sich zum Beispiel auch gesamtgesellschaftlich äußert in diesen Problematiken von Angst, die gemacht werden. Also was ich gestern gelesen habe von einer ersten privaten Arbeitslosenzusatzversicherung, die jetzt angeboten wird, dass du eben dein volles Gehalt versichern kannst, weil wir ja in so unsicheren Zeiten leben und so. Und ich denke, das ist ein zweiter Aspekt, der reinkommt, also der sich eben auch massiv auf diese Szene auswirkt, dass man einfach sagt, man muss andere Modelle finden, was du mit Crowdfunding angesprochen hast. Aber was für mich zum Beispiel auch dahin geht, dass viele Sachen viel zu teuer sind, die gemacht werden, dass nicht effizient gearbeitet wird und da, glaube ich, ein größeres Interesse gibt von den jungen Leuten. Was man daran sieht, ich beschreibe jetzt einfach Eindrücke, dass es eigentlich sehr lange sehr üblich war, dass man immer so quasi den Inhalt und das Geld und die Struktur getrennt hat und dass man immer so gesagt hat, die müssen sich auch irgendwie, ich sage jetzt mal das Wort wirklich, bekriegen, weil das war häufig so und die müssen irgendwie sich gegenseitig herausfordern und dass man daran zum Beispiel, glaube ich, nicht mehr glaubt, dass das ein zukunftsträchtiges Modell ist, sondern dass man sagt, nee, es gehört doch zusammen. Das finde ich einen ganz massiven Unterschied jetzt bei den Leuten, eben die so mein Alter haben, als bei denen um die 50, die ich kenne. Und dritter Punkt ist, und das ist, glaube ich, wahrscheinlich fast sogar der größte, dann nehme ich schon auch wieder diese Krise als Auslöser, aber und ohne die irgendwie deuten zu wollen oder so. Ich nehme einfach als Tatsache, dass es Krise heißt gerade im Moment und dass die überall unterwegs ist und so vor sich hin operiert und dass das natürlich, also Krise ist ursprünglich im griechischen Sinn, heißt Lösung, ne? Also eine Krise ist was, wo du dann erst zu einer Lösung kommen kannst und wo du erst was finden kannst. Und ich glaube, darum ist es natürlich auch in the air gerade, dass man sagt, Moment, dann müssen wir scheinbar befragen, wie wir unsere Sachen machen und wie wir unsere Sachen vor allem auch machen wollen. Und ganz konkret, würde ich vielleicht so Beispiele geben, wie man sieht, oder ich sehe es viel überall, das ist so auf der einen Seite, ich sitze gerade auf der Documenta am Wochenende, wo du eine wahnsinnige Eventisierung siehst, also eine Ausstellung, die gute Werke enthält, aber inhaltlich dünn ist wie ein Butterbrotpapier von der kuratorischen Setzung her. Also man geht da nicht hin, um was Neues zu lernen, sondern man kriegt 2 Tage lang Vorurteile bestätigt, die man eh schon hat oder Sachen, die man eh schon wusste. Und natürlich wird die besten Besucherzahlen haben bisher von der Documenta. Das ist gar nicht die Frage. Wer kuratiert die? Caroline, ihren Nachnamen habe ich schon wieder vergessen, ist eine Italienerin. Ja. Also italienisch gebürtig, hat in den USA gelebt und hat als letztes den in Turin, das Medienkunstmuseum Villa dei, ich vergesse immer den Namen, ist ein sehr, sehr gutes Medien- und Filmkunstmuseum geleitet. Und die Sydney Biennale hat sie vorher gemacht. Caroline, Doppelname, fällt mir vielleicht nachher nochmal ein. Lugen wir den noch. Und noch vielleicht noch ein ganz konkreter dazu ist, und das schließt sich schon wieder an, das schließt sich schon noch wieder ein bisschen an, das, was ich schon gesagt habe, mit dem, denkt man die Dinge zusammen oder getrennt voneinander, glaube ich, dass auch ein ganz neues, also es entsteht ein ganz neues Künstler- und auch Veranstalterprofil, das eben sehr viel stärker auch an, ich sage es jetzt mal möglichst wertneutral, ökonomischen Vorgängen orientiert ist. Aufgrund dieser, was ich gerade Krise und so genannt habe. Also ich glaube, man kann, und das glaube ich wirklich, man kann viel weniger als in den 70ern sich leisten, Fehler zu machen. Leisten, wirklich im wahrsten Wortsinn. Man kann viel weniger das große Experiment wagen, ohne nicht wirklich zu sagen, okay, I take it und ich mache das und ich gehe dahin. Also die Qualität von Entscheidungen, glaube ich, hat sich da ganz stark verändert. Weil in den 70ern war es einfach unangegriffen und klar, dass man Kunst und Kultur fördern muss. Siehe Kulturkompromiss, siehe wann welche Häuser oder Ideen entwickelt wurden, aber es war einfach klar, Kultur machen wir und Kultur leisten wir uns. Und man hat nicht darüber diskutiert, was sind das für Inhalte genau, wie viel geben wir für was aus und so weiter. Und es verändert natürlich auch die Leute, die ganz konkret damit umgehen. Also ich verspreche dir, ein Künstler in den 70er Jahren konnte kein Budget machen. Und ein Künstler, der frei arbeiten möchte und kein Budget machen kann, kann kein Künstler sein. Das ist ein ganz einfacher Unterschied. Also der braucht entweder jemand, der ein Budget für ihn machen kann, oder der muss das lernen. Aber wenn er das nicht kann, dann wird der nicht, wirst du nicht mal die kleinste Veranstaltung machen können. Ja, das ist definitiv so, ja. Und das ist, glaube ich, eine unglaubliche Veränderung. Und das siehst du ja auch, also, es klingt jetzt so ein bisschen negativ, aber man sieht es ja auch im Positiven. Ich meine, ich mache jetzt was mit 3 Japanern und das kannst du halt mittlerweile aber eigentlich auch relativ locker, weil ich meine, gut, du musst da mal in den Flieger steigen und musst da hinfliegen und musst die Leute treffen, weil am Tisch sitzen muss man trotz allem Internet immer noch. Aber wenn ich halt dann die Details abkläre oder einen Vertrag schicke, dann schicke ich den per Mail und am nächsten Tag habe ich die Antwort und da steht drin, ich will das und das noch im Vertrag ändern. Wenn du vor 35 Jahren oder allein vor 20 Jahren eine Band aus New York gebucht hast, dann war der Vertrag 3 Wochen mit der Post unterwegs. Und dann kam der mit Korrekturen zurück, dann musstest du die Korrekturen wieder machen, dann hast du den wieder zurückgeschickt und dann kam vielleicht beim 3. Mal der unterschriebene Vertrag zurück. Weil selbst telefonieren mit solchen Ländern war horrend teuer. 5 Franken in der Minute, so, in den USA und solche Späße. Also da hat man, glaube ich, zweimal überlegt, ob man jetzt mal schnell anruft zu sagen, du könnt ihr nicht einen Tag früher fliegen, weil dann ist es viel günstiger. Mhm. Und jetzt, also ich meine, mit Skype und was ich vorhin schon erwähnt habe, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich sagte immer, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wie das funktioniert haben muss. Ja, war sicher. Also und dort sind wir auch, das ist ja so interessant, auch in der Rezeption von, zum Beispiel, von Kunst oder Kultur, wo du natürlich noch vor 30 Jahren hast du die Leitmedien gehabt, da hast du irgendwie die grossen Journalisten gehabt oder irgendwie eben Kunstkritiker etc. Ich meine, gibt es einen Kunstkritiker überhaupt noch? Oder den Theaterkritiker? Also das wäre ja auch so eine aussterbende Gattung irgendwo, wo wir nachher auch, wo die Leute auch in diesen, es sind ja, auch wenn sie natürlich, jetzt sagen wir jetzt, jetzt sind wir jetzt nicht auf dem Platz Luzern oder von der Schweiz, ich meine, dann kann man auch von Deutschland reden, sagen jetzt mal, Printerzeugnisse bedeutend kleiner, weniger geworden sind, also wo eigentlich die Meinungen viel stärker irgendwie zentriert sind, gerade was im Printbereich anbelangt, aber trotzdem ist es ja viel weiter geworden, also du kannst ja, also was ich damit sagen ist, dass du das natürlich auch der Vorteil war, dass, dass es eigentlich sogar noch einfacher war, um auch Hype zu generieren. Also zum irgendwie, wenn der Kritiker sagt, die Ausstellung, das ist, das muss man sehen, das ist das Ereignis von dem Frühling, in dem Museum, da sind sie wahrscheinlich auch alle dorthin gegangen. Und das ist heute wahrscheinlich ja auch wieder schwieriger, obwohl es einfacher ist, die Leute zu erreichen. Also jetzt, ich rede jetzt mehr halt in der Promotion und so. Ist aber halt auch, ist auch irgendwo ein Overkill da. Also es ist auch schwierig irgendwie geworden, wem kann ich denn jetzt dann auch irgendwo vertrauen? Oder welche sind die Medien, die mir sagen? Also, und dann durch das, dass ich eben auch irgendwie die Welt kleiner geworden ist, kann ich ja wirklich, wenn ich jetzt gute Ausstellungen sehe, dann kann ich, dann steige ich in den Zug oder fliege auf Kassel und ziehe mir dort halt eins an, zeitgenössische Kunst, dann muss ich nicht mehr da ins Museum gehen. Also, das ist ja auch so. Ich denke auch, beim Theater weiss ich nicht so genau, was es ist, das weißt du sicher besser, aber in der Musik ist es ja auch ähnlich. Also, ich bin gar nicht mehr so fest darauf angewiesen, dass in dem Ort, wo ich wohne, das angeboten wird, solange ich irgendwie eine gute Zugsanbindung habe oder den Flughafen in der Nähe habe, kann ich eigentlich auch für verhältnismässig wenig Geld einmal auf Berlin an ein Konzert gehen, um irgendwie die Band zu sehen. Also ich muss nicht mehr das hier haben. Also jetzt kann man sich darüber streiten, was für Vor- und Nachteile das mit sich bringt. Also das müsste ja eigentlich lokale Kultur eher schlussendlich stärken. Also mit lokal meine ich auch von ansässigen Produzierten. Das sehe ich aber jetzt nicht unbedingt. Also die müssen dann, also da, weil du da nämlich, glaube ich, implizit eine Annahme machst. Und zwar müssten die dann ja auch besser werden, wenn die sozusagen diese Lücke ausfüllen sollen. Und das werden sie ja nicht per se. Nein. Das denke ich, also sind wir beim Qualitätsproblem. Mhm. Aber insgesamt finde ich, also was du gerade sowohl für die Promotionsseite als auch für den Konsumenten oder das Publikum als auch für die Kritik beschrieben hast, ist eine stärkere Subjektivierung. Und das ist eigentlich was, was ich sehr mag, muss ich ehrlich sagen. Also klar, auf der runtergebrochenen Ebene in den verschiedenen Bereichen siehst du dann Probleme und Vorteile oder Veränderungen. Aber insgesamt gefällt es mir extrem gut, dass sich die Welt durch das, schon durch ihre Digitalisierung, glaube ich, und durch ihre Mobilisierung oder Flexibilisierung oder muss man wahrscheinlich gar nicht solche Wörter, also kann man jetzt viele aneinander rein, aber einfach, dass sie subjektiver geworden ist, das ist für mich eine der großen Sachen. Mhm. Weil beim Feuilleton zum Beispiel, das finde ich wirklich eine schöne Geschichte. Mhm. Ich meine, das Feuilleton ist 150 Jahre alt. Also das ist erfunden worden, zur Zeit, als die Bürgerlichen erfunden wurden. Also etwa, sagen wir ja, 50 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Und dann war seine Zeit eigentlich auch schon wieder vorbei. Und weil dann ja auch diese Medien schon wieder vorbei waren. Also gut, das ging dann noch ein bisschen, bis dann Radio und Fernseher und diese Dinge wirklich kamen, aber dann war eigentlich der große Zeitpunkt der Zeitung, die das für Thoma für sich erfunden haben, schon wieder vorbei. Und jetzt, wenn man, jetzt ist es ja schon so, in der Kulturindustriekritik klingt das ja jetzt schon immer so, als wäre das das Schlimmste der Welt, wenn diese, wie du gesagt hast, diese paar Theaterkritiker oder diese paar Kunst- oder Musikkritiker, wenn die irgendwie nicht mehr Jobs haben bei irgendwelchen Zeitungen, wo ich aber dann auch finde, ja, ich meine, alle andere Arbeitswelt hat sich auch extrem verändert in den letzten 150 Jahren. Ich meine, wir haben in den letzten 150 Jahren der kompletten Industrialisierung zugeguckt bei ihrem Aufstieg und ihrem Niedergang. Also nehmen wir Gegenden wie noch den Norden von Frankreich oder das Ruhrgebiet in Deutschland oder bestimmte Gegenden in Belgien, die waren vor 50 Jahren super reich. Und jetzt haben die 30% Arbeitslosigkeit. Also die konnten sich auch nicht wehren, dass sich die Welt verändert. Und ich glaube eben, Am Feuilleton, das ist so ein schönes Beispiel, weil der Bildungsbürger, finde ich, hält extrem dran fest und sagt, wenn das stirbt, dann geht unsere Kultur unter. Und ich finde da eben, also ich habe einen ganz anderen Blick drauf und finde wirklich so. So nee, what? Also ja, wirklich, ja? Also so böse es klingt eigentlich, wenn man es denkt, aber ich finde schon so what. Ja, weil schlussendlich ist ja, also ist Macht von Einzelnen dann auch bedeutend zu gross gewesen, wahrscheinlich. Also und die ganze Klüngelei, wo sie wahrscheinlich auch funktioniert, und da hat ja nur, also mal irgendwie der Künstler, hat den Kritiker mal irgendwie Schimpf und Junk gesagt, und schon ist der irgendwie, also der hat ein Kritiker hat können eine Karriere sie zerstören. Also das ist wahrscheinlich schon undenkbar heutzutage. Also wo es ja eigentlich um Inhalt geht, also wo es wirklich darum geht, was wird überhaupt gemacht, und die grosse, also große Masse ist da halt wirklich die das Zeug rezipiert. Ja, also. Und ich schätze halt auch die Differenzierung sehr. Mhm. Also wenn man jetzt nochmal, wenn man zum Beispiel nochmal das, also wenn man so ein Beispiel konstruiert und sagt, nehmen wir die Documenta eben als großes Riesending, du hast halt nicht nur ein paar Zeitungen, die drüber schreiben, sondern du hast zig Blogs, einzelne Artikel, Kommentare von irgendwelchen Leuten, und du kannst eben viel eher ein diversifiziertes, subjektiveres Bild dir bauen aus Gesprächen von Freunden, Sachen, die du irgendwie liest, irgendwelche Künstler, die du dann googelst, die du dort gesehen hast, und kriegst so einen, eigentlich einen eigenen kritischen Blick auf die Dinge, was ich ganz, oder woran ich glaube, wenn es funktioniert, dann glaube ich, dient Kunst, jetzt sage ich mal auch das Wort Kunst, dann dient Kunst schon in erster Linie dazu, die Wahrnehmung zu schulen, wie man auf die Welt guckt. Also Schulen klingt so pädagogisch, das meine ich nicht. Ne? Finde ich aber, ehrlich gesagt, auch ganz einfach okay. Deine Wahrnehmung ja vielleicht auch zu befragen, oder eben, was ist das, was ich im Kopf habe, dann gehe ich auf dieses Konzert, dann verändert sich vielleicht mein Blick auf bestimmte Dinge total. Wenn es wirklich gut funktioniert, glaube ich, dann verändert es sich total. Oder zumindest stellt man sich ein paar Fragen oder findet es einfach toll in dem Kontext, in dem man ist. Aber es geht schon darum, dass man mit der eigenen Wahrnehmung umgeht. Und eine klassische Kunstkritik hat auf das ja überhaupt nicht geachtet. Also ich meine, der Witz bei diesen, ich hatte mal einen ganz tollen Vorgesetzten in Frankfurt an der Oper, Norbert Abels, der mittlerweile so Anfang 60 ist, so ein sehr erfahrener, erfolgreicher, sehr gut alteingesessener auch Dramaturg eigentlich, der in Bayreuth gearbeitet hat und so. Und er hat eben in dieser Zeit, so in den 70er Jahren, wirklich so diese 200 Seiten Programmhefte veröffentlicht zu irgendwelchen Opern und so. Und er spielte aber auch Zeit seines Lebens in einer Punkband und ist ein ziemlich durchgeknallter Typ. Und als ich mit ihm gearbeitet habe, vor 4 oder 5 Jahren, war ihm Anfang 60 gerade, ihre Platte aus den 80er Jahren hatte in Japan gerade ein riesen Revival, weshalb er immer wieder mit den anderen alten Herren nach Japan fliegen musste, um Konzerte zu spielen. Und hat mir dann, weiß ich noch, wie gestern an einem Tag mal so einen Stapel von diesen alten Programmheften hingelegt, zu einer Inszenierung, die wir dann auch da wieder vorbereitet haben. Und sagte, kannst du es mal durchlesen und mir erklären, ob du irgendwas davon verstehst? Weil ich verstehe es mittlerweile nicht mehr. Also ich glaube, das war der Anspruch. Der Anspruch dieser Kunstkritik war, formuliere diese Kritik möglichst so komplex und kompliziert, dass es keiner versteht, und dann bist du ein cooler Kritiker. Wenn ich es jetzt mal pointiert sage. Das hat es nicht sehr stark damit zu tun, dass man das halt auch irgendwo, dass man und mit dem Etablieren von Eliten halt, also wo wirklich, also wo es relativ klar war, ist, irgendwie entweder bist du Teil von dieser Elite und irgendwie eben verstehst du das und schaust du das an und findest du das irgendwie auch gut, und wo halt eine sehr starke Abgrenzung dann auch eben zu all denen, die eben nicht in dieser Elite irgendwie dazugehören, also fast schon als so Biotop irgendwie, wo man sich aufgehalten hat. Ich meine, die Frage ist, ob das inwiefern das wir das heute dann nicht mehr haben. Also ich glaube, bin mir nicht das ganz Biotop, schlüssig, weil das gibt es ja in, also das Biotop ist ein sehr gutes Wort, wohingegen ich glaube, dass eben auch in den 70er Jahren der Leser dieser Kritiken die nicht verstanden hat. der musste so tun. Ja, ja, genau, ja, logisch. Ja, ja, klar, logisch. Das würde ich noch einfügen. Der musste so tun, als würde sie verstehen. Und das ist noch immer völlig abgezirkelte Sphären sind. Das wiederum glaube ich auch. Und das, glaube ich, hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Also das hat einmal damit zu tun, dass die Künste unterschiedliche Historien haben. Ich mache ein Beispiel aus meiner Welt mit dem Theater, kann man es eigentlich wirklich ganz einfach machen. Die Oper hat eine höfische Tradition und die Oper ist an den Höfen der Fürsten erfunden worden und kam sozusagen von oben. Das Theater ist auf der Straße entstanden und kam irgendwann in diese Theaterräume mit rein. Die beiden haben sich aber nie getroffen. Was noch immer ein ganz schwieriges Verhältnis zwischen sogenannter Hochkultur und subkulturellem oder unabhängigem, freiem Schaffen in dieser Welt ist, dass sich die nicht treffen können. Was zum Beispiel ein Japaner überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das ist immer ein Beispiel, das ich da benutze. Oder nehmen wir ein aktuelleres Beispiel. Ein Großteil der Welt geht noch immer davon aus, dass die Populärmusik sich selber finanziert. Im Sinne von einem Konzert. Aufgrund der Dinge, die passiert sind in den letzten Jahren, aber als ich meine einbrechende CD-Verkäufe, Downloading statt Kaufen und so, müssen die halt wieder viel mehr Kohle mit Konzerten machen. Das heißt, ich habe angefangen, mir vor 2 Jahren etwa auch verstärkt die Frage zu stellen, warum subventioniert man Tanz und Theater, aber warum subventioniert man keine Konzerte? Nachdem sich das jetzt so verändert hat. Weil da ist man wieder bei deiner Frage von vorhin zu sagen, also das ist ein ständiger Wechsel und das muss man anpassen. Und gerade dieses Thema ist extrem spannend, wenn ich das jetzt mit Kollegen aus der Tanztheaterwelt anspreche. Oder also wenn man auf diesen Festivals unterwegs ist, ich war jetzt im Sommer in Avignon beim großen Festival und in Aix, wo das Opernfestival angegliedert ist, und hatte das da immer so als Thema, dass ich immer so gesagt habe, ich finde, es ist wirklich wichtig, für mein Alter zu sagen, okay, ihr habt hier Opernproduktionen, wo der jüngste Zuschauer 50 ist, die tolle Produktionen sind, die ich damit nicht angreifen möchte, aber der jüngste Zuschauer ist 50 und jeder Platz hier ist mit 500 Euro subventioniert. Wenn ich ein Konzert von, ja, machen wir ein Scheißbeispiel und sagen wir, wir wollen es uns aber leisten, dass wir was ganz Kleines, fucking Exklusives mit Lady Gaga machen. Mit 150 Zuschauern. Oder sogar nur mit 100. Und es kostet, und ich bin mir sicher, mit einer Subventionsverteilung wie der, die ich gerade angesprochen habe, kann man das machen. Also, ich meine, muss man jetzt nur schnell überschlagen. Ja, 100 Leute auf 500 subventioniert. Die Gage haben wir bezahlt, ne? Ja. Ja, ja, für so ein, also für so einen Event, ja. also nur wirklich um das Beispiel deutlich zu machen, wo man dann sagen muss, das sind, glaube ich, so Fragen, die sind extrem relevant, gerade im Moment, sich die zu stellen. Und ich meine, Musik ist jetzt noch so ein populäres Beispiel, aber wenn wir dann erstmal hingehen zu den Sachen wie, ich mag das Wort auch nicht, digitale Kunst, aber ich meine, die Videokunst, auch in den bildenden Kunstzusammenhängen, wenn man unterwegs ist, die Videokunst wird noch immer behandelt, als wäre sie keine Kunst. Nee, sondern da hängen dann halt so noch so ein paar Filme rum und wenn man Glück hat, hört man den Ton ein bisschen oder so. Aber nie im Leben dürfte es dir passieren, dass du ein Bild schief aufhängst im Museum und du dann sagst, ja, es hängt doch da. Nee. Mein Gott, das ist halt ein bisschen schief. Wohingegen eben bei einem Video es völlig akzeptiert ist, wenn man sagt, ja, man hört halt den Ton vom anderen Video auch noch. Ich meine, häng ein Bild über ein anderes Bild drüber, mit einer Ecke. Ja. Und sagt, man sieht es doch trotzdem. Weil man ist doch trotzdem noch der, ist doch trotzdem noch der Rothko, auch wenn die rechte obere Ecke verdeckt ist durch die Seerosen, weißt du? Also. Aber das Schnittgefühl grundsätzlich, meine ich, das kann man jetzt wirklich abkoppeln, sogar von Kunst und Kultur. Nein, dass das im Moment sehr eines der grössten Probleme ist, dass wir irgendwie von dem Status quo, wo wir irgendwie so in den letzten, ja wirklich, das sind eigentlich wirklich fast nur 20, 30 Jahre, so seit den 80er Jahren, gefühlt das einfach nicht loslassen will. Also ich habe wirklich sehr stark im Moment den Eindruck, man klammert sich an allem fest. Also das kann man bis zu Griechenland und bis zu auch wie die Musik. Also ich habe erst die letzte Podiumsdiskussion gelassen vom M4 Music über eben die Zukunft von Musik und illegale Downloads und Streaming und Urheberrecht. So. Genau. Ja. Und dort merke ich einfach sehr stark, dass sich die Leute sehr schwer tun, sich mit solchen veränderten Umständen irgendwie abzugeben und sich aber auch neue Modelle zu schaffen. Und wo ja eigentlich ja da auch extrem viele Chancen rum wären. Also, wenn man jetzt von der Musik oder eben von der Kultur redet, das ist so ein bisschen mein Eindruck, das Internet immer so ein bisschen alles etwas, dort eben kann man irgendwie unsere Musik irgendwie gratis abladen, obwohl dort eine kleine Klammbemerkung, so einfach ist das gar nicht, irgendwie illegal gratis Sachen abzuladen. Also das muss man schon wieder mal sagen. Also es ist nicht so, dass ich mein Kompi einschalten und nachher habe ich irgendwie ein ganzes Archiv von der Popmusik vor mir. Also ein bisschen wissen muss man schon, wie das läuft. Die Jungen wissen das halt. Aber eben dort sehe ich so ein bisschen das Ding. Also eben so, dass einfach von dem, dass man mal sagt, okay, irgendwie die Welt hat sich irgendwie verändert, die Technologien haben sich verändert, auch Gesellschaftsstrukturen haben sich verändert, es hat sich das Konsumverhalten, gerade auch was Kultur anbelangt, hat sich verändert. Und da müssen wir uns jetzt auch irgendwo anpassen. Und ich habe wirklich den Eindruck, an gewissen Orten, wo ich arbeite, wo ich zu tun habe, dass man sich sehr, sehr schwer tut, sich dem vielleicht einmal einen Schnitt zu wagen und zu sagen, fertig die Struktur, wir müssen das einfach neu überdenken, aber es ist immer so. Ich stimme dir völlig zu und ich sehe zwei Hauptgründe. Einer ist, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und der Mensch hasst Veränderung. Das ist einfach so. Also es ist leider so, der Mensch ist ein Schwein dem anderen gegenüber und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Da hat der Humanismus eh viel geleistet in den letzten 400 Jahren, glaube ich, dass wir so gesittet gehen wir nicht miteinander um. Also wenn man die letzten 100 Jahre anguckt, wie viel Tote es gegeben hat aufgrund von irgendwelchen blöden Ideen, darf man nie vergessen, wie nah wir an der Barbarei sind. Aber ich glaube, ein zweiter wichtiger Punkt ist schon, und der kommt langsam in die Köpfe. Ich meine, wir haben das alle in der Schule schon gesehen, diese Bevölkerungspyramiden. Dass wir so, die Jüngeren, wir sind so dieser ganz schmale Teil unten und über uns ist so ein riesengroßer Teil, der unsere Eltern und teilweise noch unsere Großeltern sind. Wenn man das jetzt zurückdenkt an den Punkt, über den du geredet hast, also in den 80ern waren die ja so alt wie wir, oder sagen wir in den 70ern von mir aus auch. Und da waren die natürlich einfach aufgrund von ihrer Masse, konnten die total easy was ändern, weil ihre Väter waren alle, da jetzt mal banal und aus meiner deutschen Blick, die Väter waren eh größtenteils im Krieg gefallen und waren gar nicht mehr da. Eben die bösen Nazis, die zurückgekehrt sind, gegen die musste man sich dann in dieser 68er-Revolte irgendwie auflehnen und so. Aber man war ja auch dreimal so viel wie die. Und jetzt ist es eben, glaube ich, genau umgekehrt. Und ganz massiv sieht man das ja. Also es hat wirklich über ein Jahr gedauert, bis die ersten Journalisten angefangen haben, und das war vor zwei Monaten oder so, dass man das zum ersten Mal endlich gelesen hat, zu kapieren, dass die Krise, die im Moment herrscht, nicht in erster Linie eine Krise der Institutionen ist, wie man immer getan hat, also die Banken und die Staaten und was das alles ist und die Wirtschaft letztendlich auch, sondern eine Krise der Generation. Also dass in Spanien, in Griechenland, in Italien, in großen Teilen Südosteuropas auf dem Arbeitsmarkt für unter 40-Jährige Zustände herrschen wie in Südafrika. Also dass wir von Arbeitslosigkeiten von 50% sprechen und mehr teilweise in bestimmten Gegenden. Und natürlich haben die auch keine Power, diese Leute, weil eben sie sind arbeitslos, sie wohnen bei ihren Eltern, sie fressen ihr Erbe auf, wenn man es so ganz banal sagt, dass sie nicht mehr erben werden, sondern dass sie jetzt zum Konsumieren brauchen in diesem Alter. Und die werden natürlich nicht mit 45 irgendeinen Job anfangen. Also das ist auch völlig klar. Ja. Und ich finde, das ist wirklich so ein Symptom, wo man das sieht, was du gerade beschrieben hast. Dass eben ich habe oft so das Gefühl, es ist eigentlich vielen völlig klar, dass sich total viele Dinge ändern müssen. Also Urheberrecht finde ich zum Beispiel. Aber man sitzt es einfach aus. Also man sitzt es einfach aus sozusagen als ältere Generation, wenn man sagt, ich habe noch 6 Jahre oder ich habe noch 10 Jahre und dann habe ich meine Rente. Ja, aber es ist ja nicht einmal... Aber und da will ich doch jetzt nichts ändern. Ja, ja, aber ich nehme es aber sogar auch wahr von Leuten aus unserer Generation. Ja. Ich nehme es aber nicht nur... Also ich denke, auf der politischen Ebene ist es natürlich schon so, dass dort... Natürlich aber das sind vor allem irgendwie Männer um die 60, die irgendwie Sagen haben. Also es sind auch vorzugsweise weisse Männer um die 60, die Sagen haben. Also, immer in, also sicher in Europa, aber auch sonst auf der Welt schlussendlich. Größtenteils, ja. Größtenteils. Aber ich merke das eben auch sogar auch bei unserer Generation. Also dass wir der Wille, den Wandel auch anzunehmen, irgendwo nicht um ist. Also und eben, da rede ich nicht von 60-Jährigen, sondern wirklich von 30-Jährigen oder von Leuten um die 30. Gerade jetzt, ich sage jetzt mal auch im Musikbereich, also wo irgendwie vielleicht auch eben noch Zeiten erlebt haben, wo es irgendwie noch besser gelaufen ist oder wo man eben irgendwie, wo es um CD-Läden geht und man hat CD für über, eigentlich schlussendlich auch überteuerte 30 Franken können verkaufen, also das muss man auch nochmal sagen, also und es hat dort ja Zeiten gegeben, wo sich auch genug irgendwie dumm und dämlich verdient haben. Aber ich komme das aber auch aus dieser Seite, nehme ich das wahr. Und das finde ich eben ein bisschen bedenklich, dass natürlich die Generation von unseren Eltern, das tue ich an meinen Eltern zum Beispiel, finde ich das auch völlig okay, so wie die sollen ihr Leben noch so leben, wie sie es gelebt haben. Und das ist auch okay und das ist auch relativ gesellschafts- und umweltverträglich. Von dem her ist das... Das ist gut, aber ich sehe auch unsere, also weißt du, ich sage jetzt mal auch, was so ein Ziel irgendwo sollen sein. Und es ist immer noch irgendwie eine grosse Wohnung und sehr wahrscheinlich bei vielen gleich auch noch irgendwie ein Auto und man will irgendwie zweimal im Jahr in die Ferien. Und also das hat dort irgendwo, die Ansprüche sind immer noch sehr hoch. Also und ja, ich weiß gar nicht. Das ist das, was mich immer frustriert. Also mich frustriert, dass die, ich sage jetzt das auch, Beispiel, dass die alten Säcke die alten Leute, dass die sich sagen, pff, das ist uns ja eh egal, kann ich ja durchaus nachvollziehen, ja. Ich würde es genau gleich machen. Also, aber das ist eben auch von einer jüngeren Generation, also, dass auch noch die Haltung gekommen ist. Also, auch in der Kultur. Ich meine, das ist jetzt wirklich, das ist ein bisschen ein Zufall, dass ich jetzt das Beispiel noch das dritte Mal jetzt bringen muss, in diesem Podcast. Aber ich habe erlebt, dass das doch einigermaßen renommierte Schweizer Theaterschaffende irgendwie davon geredet haben, dass er einen Film gemacht hat, dass das Crowdfunding, das sei so ein bisschen bäh, das sei so ein bisschen grusig irgendwie, oder? Und ich finde das frustrierend, wenn ein 40-jähriger Theaterschaffender und Filmschaffender irgendwie nach der solchen Plattformen, die ja durchaus eben neue Möglichkeiten würden geben, wo es eine neue Möglichkeit ist, auch seine Sachen zu finanzieren, und das ist ja auch erfolgreich, oder das funktioniert auch, dann eben so eine Haltung vertritt. Also wo dann noch drin, wie sie sich eben die Haltung hat, ja, am liebsten hätte ich es eigentlich, wenn wir... Bund und Kanton und Stadt, einfach alle würden mir 5 Millionen geben, dann könnte ich da alles machen, was ich möchte. Oder? Und das ist das, was mich frustriert. Also, wie kommst du das mit über? Also gerade so in der Kulturszene. Ich habe gerade überlegt, weil ich habe ein Beispiel, das mich ziemlich schockiert hat, also vielleicht ähnlich wie dich das schockiert hat, nochmal aus einer anderen Welt oder einfach aus der generellen gesellschaftlichen Welt. In der letzten Duttweiler-Studie, die glaube ich wird alle 5 oder alle 10 Jahre gemacht, ne? Also, wo die jungen Leute befragt werden, ne? Quasi, dass wir wieder bei denen sind, gab es zur letzten und zur vorletzten vor allem frappante Unterschiede bei den Mädels, wo mittlerweile wieder ganz viele sagen, sie würden gerne einen Mann heiraten und zu Hause bleiben. Was vielleicht mit dieser Unsicherheit zu tun hat, die wir jetzt auch schon 2 oder 3 Mal haben, aber ich muss sagen, ich fand es shocking. Also ich dachte mir, dass du als junger Mensch mit 19 heutzutage sagst, mein Lebenstraum ist abhängig von jemandem zu sein, schockiert mich zutiefst wirklich. Weißt du, was ich eben glaube? Woher es kommt? Also ich glaube, es kommt das, was, also es beschreibt was Ähnliches, wie ich was glaube, du es ist, aber es ist aber auch eine Angst. Also ich habe das Gefühl, es ist ja tatsächlich eine Angst und eine Überforderung, sich irgendwie in den Zuständen, wie sie in der heutigen Welt irgendwie herrscht, irgendwie sich an die Stelle. Nein, also es ist so der Rück, also das ist ja sowieso... Ist doch, der Punkt ist doch, dass es reine Angst mache in den Medien. Uns geht es so gut wie noch nie. Ja. Mhm. Uns 30- bis 40-Jährigen geht es so gut wie noch nie, den 30- bis 40-Jährigen. Wir haben die totalen Sicherheiten, weil wir super funktionierende Sozialsysteme haben. Wir haben eigentlich alle Eltern, von denen wir was erben werden. Oder ein großer Teil, also wenn man allein das anguckt, was da noch rüber wächst, diese Sachen. Wir haben Infrastrukturen, also klar sieht man da vielleicht manche Sachen, die nicht mehr so funktionieren, wie man meint, sie haben als Kind funktioniert, aber wir haben Infrastrukturen, die genial gut funktionieren. Es wird investiert um uns rum, es gibt ein Interesse an uns, also wir sind das Zentrum der Welt, also darum verstehe ich es eben logisch wirklich auch nicht. Ich kann es verstehen, wenn du sagst, weil ich wirklich auch finde, der Blick auf die Welt wird einfach so nicht kommuniziert. Also kommuniziert wird die ganze Zeit nur da Problem, hier Stress, da Stress, da Stress. Eben arbeitslosen Zusatzversicherungen, in denen dann so Sätze stehen wie, es ist heutzutage ja auch nicht so ganz einfach, seinen Job noch zu behalten, ein ganzes Leben lang. Und so, wenn man sich so denkt, wann war es je einfacher? Also... Eben vielleicht in den 80ern, aber sicher nicht in den 60ern, sicher nicht Anfang dieses Jahrhunderts. Also obwohl sich natürlich auch, also es hat sich auch die Arbeitswelt hat sich natürlich auch dramatisch verändert. Also du hast ja nicht mehr, also weißt du, ich bin ja letztes Jahr im Ruhrgebiet gewesen und habe mir die Zeche Zollverein irgendwie angeschaut. Ich meine, gigantisch, also sowieso ins Ruhrgebiet muss man unbedingt gehen. Sehen. Spannend, wirst du mir beipflichten, nehme ich an. Finde ich also, extrem wo du aber, also. Ich sage jetzt mal klar, das ist natürlich dann relativ schnell dann auch wieder zu Ende gegangen. Ich glaube, sie wahrscheinlich vor allem im Ruhrgebiet auch schneller, als man sie sich das angenommen hat. Aber es hat doch durchaus eine Periode gegeben, wo du eben so sehr grosse Industrien gehabt hast, in Deutschland, aber auch in der Schweiz. Also jetzt, gerade jetzt hier im Raum Luzern hast du in die Viscosi gehabt. Das war ein sehr grosser Arbeitgeber gewesen. Mein Grossvater hat jetzt sehr lange gearbeitet. Der hat jetzt locker 30 Jahre gearbeitet. Also, und da hast du in die FOMOs gehabt, was auch ein sehr grosser Arbeitgeber war. Ich meine, die sind immer noch verhältnismäßig gross, aber es arbeiten sicher nicht so viele Leute dort. Ich glaube aber schon, die Konzerne sind ja dann meistens auch noch lokal irgendwo verankert gewesen. Also, das heisst, die haben, zum Beispiel meine Grosseltern haben in Rotenburg, wo die gewohnt haben, wo ich auch aufgewachsen bin, ein Haus gehabt, wo der Viscosi gebaut worden ist. Also, oder wo ein Quartier war, wo sehr viel auch Mehrfamilienhäuser gab, wo von der Viscosi sind, Zusammenbruck, gibt es auch ganz vielseitige Siedlungen, gerade aus den 60er Jahren, wo die FOMOs und die Viscosi gebaut haben. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was es eben auch nicht mehr gibt, weil die Industrien, die es noch gibt, in der Schweiz natürlich je länger sie weniger, in Deutschland gibt es sie noch, aber es hat sich auch sehr stark auch verändert. Die gehören dann meistens natürlich in sehr grossen international tätigen Unternehmungen. Ich meine, man muss ja nur irgendwie Nokia anschauen, was die in Deutschland abgezogen haben, oder? Ich meine, das ist etwas, eine Art und Weise, wo man sich noch vor ein paar Jahrzehnten nicht hätte können vorstellen, dass man das so, dass das auch so geht. Also, dass man irgendwo hinkommen kann, ein Werk irgendwie aufbaut, irgendwie vom Bundesland XY und Nordrhein-Westfalen wird das, glaube ich, im Fall von Nokia gewesen, x Millionen Jahre geschoben bekommen, weil man also froh ist, dass so eine grosse Firma jetzt da ist. Und ein paar Jahre später hält man ab und nimmt das nächste beste Angebot von einem anderen Land wahr. Ja, und ich glaube, das hat sich aber schon verändert. Also ich glaube, das ist... Darum würde ich jetzt dem widersprechen. Also ich glaube, es ist durchaus noch möglich gewesen, so... in den 50er, 60er Jahren wirklich einen Job irgendwo anzufangen in einer grossen Industrie, also eben, sag jetzt mal, eben in BASF, in Deutschland oder whatever in der Schweiz, eben, jetzt auch die paar wenigen gegeben. Und dort bist du wirklich geblieben, weil das ist halt einfach gelaufen. Aber das andere, was ich eben meine, ist, ich glaube auch, dass uns, meine, auch übrigens auch, wenn man die Musikdiskussion anschaut, ich behaupte das mal und ich glaube, es ist tatsächlich so, es haben noch nie so viele Leute von Musik gelebt wie heute. Und System ist, ich habe noch nie so viel Geld verdient worden, schlussendlich mit Musik wie heute. Also dort, darum verstehe ich vor allem dort das Gejammere tatsächlich nicht. Aber das andere, das mit dem Rückzug irgendwie die Familie, ja. Ich glaube, das hat ja ich glaube, das hat mit der Überforderung mehr zu tun, weil es eben zum Beispiel irgendwie eben so Sachen wie Leitmedien nicht mehr gibt, etc. Also dass du, es ist wirklich eine Herausforderung, sich heute irgendwie zu informieren. Also da muss man ja man muss ein bisschen draus kommen, um irgendwie zu checken, was jetzt irgendwo auch online relevant ist und was irgendwie mit dem umgeht. Und es gibt so viel rum, wo du irgendwie kannst konsumieren, auch an Freizeitmöglichkeiten etc. Und ich habe schon das Gefühl, es ist dann wirklich so, es ist dann irgendwie, ich will nicht sagen, es ist einfach, Kind zu haben, aber sobald du eine Familie gründest, Kind hast, ist das Zentrum von deinem Leben für die nächsten 18 bis 20 Jahre mal. Was nachher kommt, ist das so eine Frage, die sich da stellt. Aber hast du deine Aufgabe? Du weißt, was du machst, du weißt, für wer du da bist, du weißt, für wer du schaffst und du musst dich eigentlich viel weniger mit dir selber auseinandersetzen. Weil wir sind ja auch in einer Zeit, wo das irgendwo ja schon auch irgendwo gefordert ist, aber sich mit sich selber auseinandersetzen und auch mit der Welt, die man drin lebt. Und der Rückzug irgendwie in das Familiäre, ich kann das nachvollziehen, ist für mich aber irgendwie auch nicht wirklich eine Option. Also, aber die Tendenz, also gerade in der Schweiz ist das sehr stark. Also ich glaube, du hast schon den Punkt da, wo du, also was du gerade gesagt hast, das ist halt das, wo du dir dann deine Sicherheit generierst. Also, weil was du gerade von deinen Großeltern beschrieben hast, oder wenn wir Krupp nehmen in Essen, den die ganze Stadt quasi gehört hat, eine 500.000 Einwohnerstadt, die von einer Firma abhängig war, die quasi dann in den Läden wieder eingekauft haben, die auch der Firma gehört haben und da das Geld wieder ausgegeben haben, hat das natürlich eine Riesensicherheit geboten. Das glaube ich auch, ja. Ich glaube einfach, die Leute sehen die Sicherheit nicht. Also die Leute sehen die Sicherheit nicht da, wo sie eigentlich ist. Also dass du in einem Land wie hier, ich sage es mal nochmal blöd, wenn du nicht einen dummen Fehler machst, nicht auf der Straße landest, ist eine Sicherheit, die hattest du da nicht, weil wenn du da nicht drin warst, warst du nicht drin. Aber wahrscheinlich kann man es gar nicht so sehr vergleichen, sondern ist es tatsächlich so, dass das halt so ein, ich habe schon manchmal das Gefühl, es ist so ein Aufbäumen. Quasi darum war ich vielleicht auch vorhin bei der alten Generation, dass es so ein Aufbäumen von alten Ideen ist. Weil also alte Idee hatten wir ja auch schon ein paar Mal als Problem. Um es nochmal einem anderen oder anders historisch nochmal zu kontextualisieren. Ich bin 90er-Jahre-Kind. Ich war 9 bei der Wende. Und ich habe die 90er-Jahre als unglaublich frei und offen empfunden. Also ich bin in der Schule nur als Europäer angesprochen worden. Nie als Deutscher, geschweige denn als Bayer. Sondern wir waren alle Europäer. Alles ging. Ich meine, dann kann man den Techno mit reinrechnen. Diese Wahnsinnspartys. Und diese Kultur, die wir alle kennen, und alles war erlaubt und alles war offen. Und dann hat man halt angefangen, wieder irgendwie, oder es hat sich angefangen zu ordnen, sagen wir es mal so. Und es gab plötzlich neue Ungewissheiten, die gekommen sind, nachdem die Gewissheit da war, alles ist jetzt gut, weil jetzt hat der Westen gewonnen. Und jetzt kommen quasi wieder Ideen, die eigentlich, habe ich so das Gefühl, aus einer Zeit von davor stammen, weißt du? Also es kommen Ideen wieder aus einer Zeit hoch, die eigentlich lange vorbei ist. Das ist schon so ein bisschen mein Eindruck. Anderes Beispiel, das finde ich ein super Beispiel. Habe ich jetzt gerade im Flieger gelesen, 50 Shades of Grey. Hast du davon gehört? Das zeigt mir da bisher. Das ist dieses Buch, mittlerweile 3 Teile, von einer amerikanischen Mormonin wiederum mal geschrieben, wie Twilight. Und sie beschreibt die Geschichte einer jungen Studentin, die sich in einen unglaublich reichen Typen verliebt, den sie kennenlernt bei einem Interview, das sie für die Schülerzeitung oder für die Studizeitung macht. Und er verknallt sich auch in sie, aber er sagt zu ihr, ich kann nur auf eine bestimmte Art Sex haben und diese Art heißt SM und was anderes will ich nicht. Und nur wenn du diesen SM-Vertrag mit mir unterschreibst, kann ich mir vorstellen, mit dir zusammen zu sein. Und es ist so ein 500-Seiten-Klopper und ich hatte eine Kritik gelesen und dachte mir, ist das erfolgreichste Buch in Amerika. Ne? Ja. Erfolgreicher als Harry Potter, erfolgreicher als Twilight. Und dann war ich so, okay, dann muss da ja wohl irgendwas drin sein, lesen wir das mal, lese so dieses Buch. Und da ist nichts sozusagen an neuem Modell, weil ich hatte eine Kritik gelesen, die so sagte, ja, und vielleicht ist sozusagen der Vertrag der SM-Beziehung im Gegensatz zur Unsicherheit, dass du immer wieder liebt mich mein Partner noch und diese Sachen abchecken musst, da halt einfach sagst, okay, das ist unterschrieben, das ist festgelegt, basta, gut. Ist das ein utopisches Modell für Beziehung? Darum hat es mich interessiert. Das Modell von Beziehung, das da gelebt wird, ist aber, sie ist eine arme Studentin und sie findet diesen reichen Kerl geil. Es geht nicht ein einziges Mal um SM in diesem Buch. Ah, und dann habe ich verstanden. Also klar, weißt du, es ist wie einer dieser Schundromane, wo die halt normalerweise schreiben und dann drückte er ihren Kopf in ihren Schoß und sie schreibt halt und dann hat er mich gefickt. Mhm. Das ist der Unterschied in der Sprache. Aber sonst ist es eins zu eins so ein Groschenroman. Von der Geschichte. Armes Mädchen, das nicht weiß, was es vom Leben will, verliebt sich in Reichen, quasi in den Gutsbesitzer, heißt er dann immer in diesen Dingen. Und da ist es halt ein großer Firmenbesitzer mit Privatjet und Hubschrauber und Zeug. Und sie lässt sich sofort drauf ein. Und das ist das Thema des Buches. Und das finde ich ist genau wieder der Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit zu sagen, sie sucht diese Sicherheit. Und das will sie. Alles andere ist sozusagen schmückendes Beiwerk, damit es sich gut verkauft. Und was ich eine extrem schöne Anekdote fand, die ich dann gelesen habe, ist, das Buch ist so entstanden, dass die auf dem offiziellen Twilight-Fan-Blog angefangen hat, die Geschichte des Vampirs und des Mädels sozusagen ein bisschen sexueller zu machen. Weil sie vielen von den Leuten, die nicht die jungen Kids waren, sondern die Mütter und die Väter, die mit ins Kino mussten, halt zu wenig explizit war. Und sie hat angefangen, aus diesen beiden Charakteren diese neue Geschichte zu schreiben und war so erfolgreich, dass sie einen Verlag angeboten hat, mach doch ein Buch draus. Und sie hat dieses Buch draus gemacht. Also es ist die Fortsetzung von Twilight für Erwachsene. Aber de facto ist es genau derselbe Schmonz eben von, ja, wenn da so ein, also so, es macht schon Sinn, sich in so einen reichen, erfolgreichen Kerl, der sein Leben im Griff hat, zu verknallen und mit dem dann zusammen zu sein. Und das ist spannend. Und vor allem, dass, wenn man sich überlegt, zweimal eine Mormonin als Autorin den Diskurs über das wichtigste populäre Buch bestimmt in den letzten 3 Jahren. Also, eben wir wissen, welche Absprachen es innerhalb dieser Religion gibt. Ne? Aber ich finde es halt so, also da waren wir vorhin mal, das würde ich noch gerne dazu sagen, ich finde es halt so, also ich finde es aus meinem eigenen kleinen Kopf so unnachvollziehbar. Weil wenn wir diese Geschichte nochmal umdrehen, von der Sicherheit im Arbeitsleben zu dem, was wir heute haben, ich würde nicht hier sitzen, wenn es nicht anders wäre. Und dass man morgen seine Koffer packen kann und sagen kann, ich fange jetzt in Malmö an zu arbeiten, finde ich was Großartiges. Dass man aufgibt. Ja. Wenn man sozusagen anfängt, anders zu denken. Also wenn eine komplette Gesellschaft anfängt, anders zu denken, dann brauchen wir diese Schengen-Dinger wirklich nicht. Und dann brauchen wir auch keine Euro. Also dann können wir diese Ideen begraben und können sagen, okay, dann gucken wir es, dass wir es wieder in so kleine, übersichtliche Parzellen einteilen, die ganze Welt, dass man den Überblick behalten kann. Und dann ist dein Radius halt vielleicht 100 Kilometer, aber dann sind eben all diese Sachen, was wir auch von Konzerten oder Szenen, über was wir gesprochen haben vorhin, dann wird das alles marginal. Also dann muss man eigentlich einen völlig radikalen Swift in der Gesellschaft haben. Und das ist ja, glaube ich, warum die Rechten so erfolgreich sind. Weil sie diesen radikalen Swift vorschlagen. Wie meinst du das genau? Sie schlagen ja genau diesen radikalen bürgerlichen Swift vor. Also sie sagen, sei ein ordentlicher Schweizer oder Deutscher oder was auch immer. Das heißt, du sprichst diese Sprache, du wohnst in deinem Häuschen, dein Umfeld sind deine Freunde und um die kümmerst du dich. Das ist die Versprechung, die sie abgeben. Und alles, was dich stört, ob das jetzt Ausländer heißt, Unsicherheit, die Jobgeschichten, das schaffen wir ab. Oder das buchen wir irgendwo anders hin, wo man es nicht sieht. Ja, die können wir wieder zurück auf das, was ich mit dem Status quo eigentlich gemeint habe. Und also das ist glaube ich, also das an den rechten Parteien sieht man es ja extrem. Ja. Also das ist ja, in der Schweiz ist das ja ganz, ganz schlimm. Also es ist ja, also eben auch noch die Vorstellung irgendwie, also ich staune, also das Interessante in der Schweiz ist zum Beispiel, dass wir ja eigentlich ein Land von Mietern sind. Also die Mehrzahl von der Schweizer lebt zur Miete. Lustigerweise wären aber irgendwie, sind in den letzten 20 Jahren irgendwie sämtliche Abstimmungen, die die Rechte von Mietern würden verbessern, oder es wird alles abgelehnt. Das heisst, also wirklich, da hast du das also es ist, im Moment ist das ein bisschen sich noch ein bisschen verändern. Also ich habe da schon noch Hoffnung. Aber das heisst ja auch immer noch, dass die meisten Leute eigentlich so den Traum haben, irgendwie gross rauszukommen, eben ein Haus irgendwo zu haben mit einem schönen Garten und da tut man auch irgendwie, also auch noch politisch ist, tut man irgendwie die Haltung irgendwie vertreten und obwohl man lebt irgendwo die Schwammendinge in einer Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung, aber irgendwie hat man noch die Hoffnung, dass man es doch noch schaffen könnte und doch noch reich werden und doch noch das Häuschen irgendwie im Grünen haben. Anstatt dass man würde irgendwie merken, nein, sorry, also das ist völlig, völlig utopisch und vor allem ist es für alle überhaupt ja nicht zu haben. Also es muss ja, das ist so eine kleine Oberschicht, wo sich das irgendwie noch leisten und in Zukunft ja noch vermehrt. Also das ist ja so etwas auch irgendwie, wie will man denn leben? Und mit Leben meine ich jetzt wirklich auch irgendwie, was Wohnsituationen anbelangt. Also wie viel Platz darf ich in Anspruch nehmen? Oder muss ich überhaupt in Anspruch nehmen? Also wo eben, und das finde ich eben spannend, auch gerade an der heutigen Zeit, dass man sehr viele Sachen, also materielle Güter, gar nicht mehr braucht. Die Digitalisierung hat das überflüssig gemacht. Ich meine, ich kann immer noch, ich habe schon viele angeregte Diskussionen gehabt, zum Beispiel zum Thema Bücher, wo ich sage, ich lese meine Bücher jetzt wirklich nur noch auf dem iPhone. Ich will gar nicht mehr ein Buch kaufen und mir das irgendwie ins Büchergestell stellen, weil das nimmt nur Platz weg. Also, und das, und ich habe auch gemerkt, dass mich das auch sehr lange auch irgendwo auch gehindert hat, jetzt also nein, ich brauche ein anderes Wort suchen, eingeschränkt irgendwo hat. Also man ist dann irgendwie in seiner Wohnung und man hat ja Platz und dann schafft man sich Zeug an, um den Platz zu füllen, bis man irgendwann schon an den Punkt kommt, wo man eben merkt, ich brauche das gar nicht. Und jetzt, und das ist jetzt nicht unbedingt jetzt irgendwie so eine Hippie-Attitüde von ich brauche, oder irgendwie so mönchisch irgendwie, von ich brauche irgendwie die Güter nicht, logisch, ich wollte trotzdem noch irgendwie konsumieren oder jetzt eben irgendwie Bücher lesen oder Musik lesen, aber ich brauche die Hardware nicht mehr. Und das finde ich ein riesen Fortschritt, also dass man eigentlich den Raum, den man braucht, den kann man extrem abreduzieren. Also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bräuchte zwei Räume für mich. Also, das würde dann auch schon länger. Also, ist natürlich dann das Problem, dass natürlich dann irgendwie nicht so gebaut wird, sondern es wird immer noch so gebaut. Je grösser deine Wohnung ist, umso mehr musst du bei IKEA einkaufen und so. Und ich einfach finde, das meiste brauchst du gar nicht. Oder auch so Sachen, jetzt gerade letzte Freunde von mir Wohnung bezogen, grossen Tisch gekauft, irgendwie ein schönes Esszimmer. Also ich müsste mal fragen, wie manchmal ist, dass sie schon tatsächlich dort überhaupt gegessen haben. Sie essen jetzt zu 90% am kleinen Küchentisch. Also, aber man hat den Raum irgendwie und den muss man füllen. Und es ist ja, der Gedanke ist ja schön, dass man da so einen Esstisch hat, wo man zu achten könnte dran hocken, aber wie häufig macht man es denn? Und dann stellt sich die Frage, brauchst du denn den Raum überhaupt? Also gäbe es nicht andere Modelle, wo du dann mit 8 Leuten irgendwie könntest essen? Also, und dort, also das sehe ich als im Moment als riesige Chance, eben dass so die Entmaterialisierung, wo ich sehr wenig materielle Güter brauche und eigentlich eben, wie du sagst, mit zwei Köpfen eigentlich kann auf Malmö gehen, dort, ich habe nicht einmal das Problem damit, in eine genau gleiche Wohnung gehen könnte, weil das ist halt das Modell irgendwie XY. Und ich fühle mich dort genauso zu Hause wie da, weil, also mehr oder weniger natürlich. Also, aber ich habe meine Musik, ich habe meine Filme, ich habe meine Bücher. Mehr brauche ich nicht. Also, das ist natürlich sehr überspitzt formuliert, aber ich habe schon, das ist etwas, was ich eben auch finde. Das ist, man muss auch wirklich irgendwie so einem Ganzen, gerade jetzt in der Schweiz, wo sehr stark bebaut ist, braucht es auch wirklich so neue Wohnungsmodell und so neue Wohnmodell. Also, das wäre so der nächste Schritt, den ich glaube, wo wirklich muss kommen, zwingen, weil sonst, weil es, eben, ein Auto in der Stadt haben, völlig birnweich, das bringt es nicht, oder? Das Problem sehe ich halt dann beim, also das Problem ist halt der Konsum. Ich meine, wir haben noch keine, darum muss man es vielleicht zusammendenken mit diesen Entwicklungen wie heißt es hier, Grundeinkommen, ja, sagt man. Nur als ein Beispiel auch, wenn du jetzt sagst, also wenn du es nicht für Bücher und Esstische und so weiter dein Geld ausgibst. Immer für Bücher gebe ich es ja schon aus. Ja, oder also, nur es ist nicht mehr, oder es ist halt nicht mehr also, irgendwie 25 auf 15 cm. Wenn du quasi nicht mehr in erster Linie konsumierst. Würde ich nicht mal sagen. Mal, du konsumierst schon, eigentlich schon noch. Weil du machst natürlich, also klar ist es, kaufst du deine Bücher fürs iPhone oder nimmst die Musik digital, aber du kaufst, beim Buch kaufst du ja nicht nur den Inhalt, den du dann quasi auf dem iPhone hast, sondern du kaufst ja eben schon auch das Cover und also wahrscheinlich kaufen viele Leute ja noch immer Bücher nicht, weil sie unbedingt dieses Buch lesen wollen, sondern weil sie in der Bahnhofsbuchhandlung stehen oder am Flughafen stehen. Und weil sie sagen, oh, da ist eine lustige Stewardess drauf und der Titel klingt auch lustig. Das ist aber nur, das ist der Kaufreiz. Und ich meine, aber dafür gibt man Geld aus heutzutage. Und man müsste dann wahrscheinlich ansetzen. Nee, das stimmt, aber das stimmt ja nicht ganz. Also, du gibst das Geld aus, weil dich das anmacht. Also, das ist wie irgendwie das Gebäck beim Bäcker, auf einen aussieht. Also ja gut, das ist der Vergleich hinkt ein bisschen. Wo ich eben mehr das Ding sehe, ist, dass du dir durchaus ein Image kaufst. Also es ist immer, also das heisst, du kannst natürlich, du markierst etwas. Also wenn du im Zug hockst und das Kapital von Marx liest, dann symbolisierst du nach aussen etwas. Wenn du die Zeit lesest im Zug oder im Restaurant, dann symbolisierst du etwas. Und das geht weg, finde ich aber eben total spannend, weil es dann eben irgendwo ist, also weil es eben nachher der Weg darum geht, was ist das für ein Mensch, also wo man eigentlich wirklich im Gespräch muss jemanden können lernen und wo du dir die billigen Hilfsmittel, um dir irgendwie einen Status zu geben, ich nicht wo wir sind. Also, da stimme ich dir voll zu. Ich wollte gerade vorhin also auf einen anderen Punkt noch. Das Geld, das man verdient, muss man ja ausgeben. Mhm. Und auch, also man kriegt es ja jetzt auch wieder die ganze Zeit beigebracht, dass es heißt, ja, umso mehr konsumieren, umso schwieriger es ist. Und diese Logiken, denen man, also eigentlich diese klassischen kapitalistischen Logiken, denen man da folgt. Und die Frage ist ja, man müsste ja sozusagen eher von der Seite her denken, was für andere Anreize schaffst du, wo du sozusagen konsumieren teilhaben kannst. Das Esszimmerbeispiel finde ich ist wirklich das. Also das Esszimmerbeispiel ist wirklich, du kaufst dir, wie du es gesagt hast, für die Zeit, also du kaufst dir den Zugang zu einer bestimmten Schicht oder den Zugang zu einer bestimmten Möglichkeit oder den Zugang zu einer bestimmten Welt, was du dir eben klar auch kaufen könntest, wenn wir sagen, wir es gibt überall bestimmte Gemeinschaftshäuser, in denen du genau diese Tische mieten kannst. Und die sind dann natürlich insgesamt günstiger aufgrund von bestimmten Zusammenhängen. Aber du kaufst dir eben was anderes, wie du es auch gerade gesagt hast. Und man müsste wahrscheinlich überlegen, was die Anreize sein müssen, damit man auch wirklich gar nicht mehr sozusagen in diese Falle fällt, so wie ich sie vorhin beschrieben habe beim Buch am Bahnhofskiosk. Und da finde ich, also ich habe vorhin auch schon drüber nachgedacht, ich mag diesen einen Künstler aus Tokio ja wahnsinnig gerne, Kyohei Sakaguchi, der davon ausgeht, dass wenn Japan seine Migrations- und seine Geburtenpolitik nicht verändert, gibt es in 50 Jahren etwa 50% zu viel umbauten Wohnraum im Großraum Tokio. Weil die haben ein stärkeres Überalterungsproblem noch als wir. Das heißt, wenn die jetzt wirklich alle so wegsterben, wie es prognostiziert wird, ist halb Tokio eine Geisterstadt. Wir sind dann wahrscheinlich auch schon zu alt, um das noch sehen zu können. So. Aber also, es sind total relevante Fragen. Mhm. Und er geht eben sehr offen damit um, indem er einfach mobile Behausungen baut, die aber immer so weit gedacht sind, dass du sie an irgendwas andocken kannst, im Sinne von Toiletten in irgendwelchen Shops. Und da, glaube ich, sind wir aber erst in der Entwicklungsphase, im jetzigen Standpunkt der Gesellschaft oder zum jetzigen Zeitpunkt der Gesellschaft. Und ich denke eben, was du gesagt hast, ist dieses, wie viel Raum braucht man und wie viel Zeit verwendet man auf was, sind letztendlich die Fragen. Weil das war ja auch was wir vorhin schon mal bei dieser Arbeitsdiskussion hatten, was ja nun mal auch ein Riesenproblem ist, ist einfach, es gibt immer weniger Arbeit insgesamt auf der Welt. Was ja eigentlich ja auch schön ist. Das ist ja eigentlich toll. Also der Philipp, beim letzten Podcast, wo ich das Basel gemacht habe, mit dem Philipp und dem Christian, hat der Philipp gesagt, ja eigentlich ist das doch etwas Tolles, wenn der Mensch in dem Arbeitsprozess überflüssig wird. Das würde heißen, also, dass wir uns eigentlich endlich könnten um wirklich die schönen und relevanten Sachen kümmern, weil unser Brot wird irgendwo von Robotern backen und unsere Geräte werden auch irgendwie in Fabriken gebaut, wo es noch ein paar Leute braucht, das überwachen. Und das ist ja eigentlich ist das ja etwas Schönes. Also es hat ja also wo das ist übrigens lustig. Ich habe vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, ob du diese, das könntest du vielleicht noch ein bisschen jung sein, so eine alte 80er-Jahre-Serie geschaut, eine tschechische, die heisst Die Besucher, wo es darum geht, dass vier Leute, es spielt eigentlich, so die Ausgangssituation ist irgendwie im 23. Jahrhundert, im 25. und irgendwie ein Meteorit stürzt ihn auf die Erde und man hatte so die Idee, ja, es hat doch dort im 20. Jahrhundert mal so einen Wissenschaftler gegeben und der hat mal davon geredet, irgendwie, dass er irgendwie mal so eine Theorie entwickelt hat, wie man Körper irgendwie aneinander vorbei manövrieren, bla bla. Aber das ist irgendwie in einem Heft, wo irgendwie verbrannt worden ist und dann haben die das Gefühl, ach komm, wir gehen doch einfach in die Vergangenheit und retten das Heft, nicht drin steht, wie man das retten kann. Es ist total, wirklich sehr witzige, spannend gemachte Serie. Es ist halt auch interessant zu sehen, wie sich halt auch ein sozialistisches Land in die Zukunft vorstellt. Und das ist dort auch so. Da kommen die, da geht es irgendwie auch darum, die schaffen nicht mehr für Geld, sondern die schaffen einfach, die machen das, was sie gerne machen. Und der eine Typ, sie nehmen den einen, nehmen sie irgendwie mit in die Zukunft. Versteht die Welt nicht. Irgendwie. Aber das ist irgendwie so das Utopia, dass du eigentlich das, was du brauchst zum Leben, das ist irgendwie ja, das ist rum oder kann einfach produziert werden und dann kannst du dich eigentlich wirklich nur um eben Kultur und Forschung irgendwie kümmern und um deine Mitmenschen. Also ich kann das sowieso nur jedem empfehlen. Also jetzt kann man alles auch auf YouTube schauen. Ja, Visitors, dachte ich. Die Besucher. Die ist wirklich sehr schön. Es ist auch nur, ich glaube, etwa 15 Folgen oder so. Das kann man sich also wirklich mal so in einem Wochenende mal reinziehen. Ist wirklich sehr spannend. Also sehr, sehr schöne Serie. Sowieso, ich finde sowieso, gerade jetzt ist eben ein interessanter Zeitpunkt, sich so die alten 80er-Jahre-Sachen wieder anzuschauen, weil man hat genug Distanz. Es ist genug lang her und es ist genug passiert, dass man jetzt das irgendwie so ein wieder auch so ein neutraler kann anschauen kann. Also ich würde sagen, also, das ist schon noch... Es ist ganz lustig, ja, dass der Tag, an dem Michael J. Fox in Zurück in die Zukunft gelandet ist, im ersten Teil, war vor ein paar Wochen. Ja, genau. Ja. Wo man das genau, also wie sich die jetzt einholen, ja, total schön sieht. Ja. Nee, ich finde wirklich diese Zeitfrage noch fast relevanter als die Raumfrage. Also wie man mit seinem Leben und seiner Zeit, die man hat, die begrenzt ist, umgehen will. Mhm. Nachdem wir auch die ganzen, gut, sie kommen ja zurück, die Metaphysiken, also Religion ist ja auch so ein Ding, was durch die Angst wieder so stark wird. Aber eigentlich wissen wir, dass da nichts ist, also dass du diese Spanne hast, die du hast und die ist irgendwann vorbei oder von der können wir ausgehen. Und dass da so wenig gestaltet wird, finde ich schon. Also sehe ich auch bei mir, wie schnell ich in irgendwelchen Vorgängen lande und in irgendwelchen Prozessen lande und mich mit Dingen beschäftige, mit denen ich mich eigentlich nicht beschäftigen muss und du dann erst irgendwann später merkst, warum habe ich eigentlich mich damit beschäftigt, irgendwie so. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die könnte man, also das, weil wir ja vorhin gesprochen haben, wie kann man sowas vielleicht sehr viel konkreter angehen. Ich glaube, das ist eine Sache, die könnte man vermitteln. Also das ist eine Sache, die kann man in Schule und in Familie oder so, also die kann man vermitteln von klein auf zu sagen, dass man darauf eine stärkere Relevanz legt. Nicht was willst du mal werden, sondern wie willst du mal werden? Oder eben Fragen stellt wie, was möchtest du, dass in 15 Jahren in deinem Leben noch immer so ist, wie es jetzt ist und nicht, was möchtest du in 15 Jahren für einen Job haben? Und dadurch verschiebt man, glaube ich, schon die Perspektiven langsam. Und dann, glaube ich, kommen Leute eben auch auf Ideen, wie du sie fürs Wohnen beschrieben hast zum Beispiel. Aber das geht ja, ich mache das Beispiel andersrum in der Perversion, wie es mir ging bei einem der Projekte, in dem ich vor 2,5 Jahren gearbeitet habe, wo ich ein großes Festival programmiert habe. Und ich meine, da ist es ganz normal, dass du eine Arbeit in Buenos Aires sehen willst und dann fliegst du halt 3 Tage nach Buenos Aires und vergeudest so deine Lebenszeit. Weil du musst aber dann ja auch am Montag wieder im Büro sein. Also du kannst ja nicht sagen, wenn ich jetzt schon mal in Buenos Aires bin, dann macht es doch Sinn eigentlich, dass ich dann auch noch irgendwie 3 andere Leute treffe und dann vielleicht auch noch kurz nach Rio fliege, kurz 4 Stunden nach Rio fliege oder nach Lima oder was weiß ich, was dann noch so ist. Aber nee, man fliegt zurück ins Büro. Und das ist, glaube ich, also das sind so Logiken, mit denen man schon anders lernen kann, umzugehen. Also Geschäftsreisen ist da, finde ich. Es ist ein brillantes Thema, wenn man sich das angucken will. Wie Zeitökonomie heutzutage betrieben wird. Dass Leute sagen irgendwie, sie sind effizienter, weil sie mit Business nach London fliegen können. Wo ich dann sagen würde, nee, du bist effizienter, wenn du im Büro bleibst. Also die Antwort ist ganz einfach. Ja. Letztendlich. Aber ja, wie man es angehen will, weiß ich auch nicht. Also ich glaube schon sehr stark dran, darum habe ich diesen Beruf gewählt. Ich glaube schon sehr stark dran, darum habe ich vorhin auch Kyohei erwähnt, dass uns die Kunst schon sowas zeigen kann. Also ich mache jetzt wieder das Dokumentarbeispiel, weil ich da extrem, was ich vorhin meinte, dünn wie ein Butterbrotpapier. Ich war von ganz vielen Arbeiten, weil es ein Schwerpunkt auch war, sozusagen, wie geht man nachhaltiger mit Welt um und wie geht man mit ähnlichen Fragen um, die wir uns auch gerade gestellt haben. Und viel kommt halt wirklich nicht über Folklore und Pillepalle raus. Also ich fand eine Arbeit genial von so einem jungen chinesischen Kollektiv, die auch sozusagen wieder aus einer ganz anderen Welt kommen, die so eine postapokalyptische Welt hatten mit so einem Video, also so einem Doppelscreen-Video, das ich nicht so spannend fand, aber die hatten auch so künstliche Organe entwickelt, die den Körper weniger Wasser brauchen lassen. Weil Wasser wäre ja so eines der Beispiele auch wieder, die man so nehmen kann. Und haben halt, also und es gibt halt dann einen Scheiße-Kompressator, den du dir einbauen lassen kannst, der halt wirklich aus seinen Fäkalien erstmal noch den letzten Rest Wasser rausholt und wieder zurück in deinen Körper speist. Und dann kommt wirklich nur das komprimierte Zeug raus. Dasselbe beim Pissen. Aber dasselbe auch für Schwitzen oder Atmung, weil wir auch total viel Wasser über Atmung verlieren den ganzen Tag. Ne? Und sie haben halt wirklich, sie haben diese Objekte gebastelt und Prototypen machen lassen. Sie haben Riesenstudien dazu entwickelt, was stimmt davon und nicht, weiß ich nicht, ist auch wurscht, aber Riesenstudien dazu entwickelt. Dann gab es so eine total schöne Animation, die dir das halt vorgeführt hat, wo das dann genau sitzt im Körper und wie viel Prozent da dann genau wie eingespart werden und so. Und haben halt dann den Flüssigkeitsbedarf von einem Menschen mal eben von 2 Liter auf 1,5 Liter runtergerechnet. Und das fand ich eine echt utopische Arbeit, wo ich gesagt habe, warum forscht ein Roche nicht an solchen Sachen? Also warum forscht ein Roche nicht an, eben genau an solchen Kompensatoren oder Komprimierdingern, wo du sagen kannst, zack, und das kriegt jetzt jeder eingebaut. Und wir müssen nicht mehr über irgendwelche blöden Klospülungen reden oder schmeißen sie ihre Handtücher nicht auf den Boden im Hotel, weil sie dann nicht, also wo wirklich so ein Kern angegangen wird. Und ich glaube, es gibt zu wenig Leute, sowohl in der Kunst als auch in der Politik, die sich so an die Kerne ranwagen. Trotz forschen bei mir an Medikamenten, dass wir das nachher alles besser vertragen. Naja, aber es ist ja auch, wenn du sagst, ich meine Life Science, weißt du, das ist das große Thema. Ja. Das ist ein Life Science-Thema. Das würde mich jetzt aber noch interessieren, weil ich kenne so ein paar Leute, die so aus der Wissenschaftsecke kommen, aber so in einem Kunstbetrieb tätig sind. Und das ist für mich so ein Bereich, wo ich finde, wo in der Kunst nicht so präsent ist, wie es eigentlich selbst. Der ist also riesig im Moment. Also ist das aber, also auf dem Dokument da ist das. Dieser Bereich ist riesig. Aber ich glaube, sein Problem ist, was ich gerade gesagt habe, die meisten Arbeiten sind unglaublich schlecht. Ne. Also viel bleibt eben dann folkloristisch oder bleibt auf so einem ironischen Niveau. Und Ironie ist das Falsche, um mit diesen Fragen umzugehen. Mm. Also eben die Ernsthaftigkeit der beiden Projekte, die ich gerade beschrieben habe, sind was ganz anderes als Ecke Bonk, ist ein Norweger, der viel in diese Richtung macht, der aber halt dann so, was weiß ich, so Umwälzanlagen in irgendwelche Seen einbaut, um das Wasser umzuwälzen oder so. Also wo du wenig sichtbares Forschungsinteresse hast, obwohl da womöglich, weiß ich nicht, kenne ihn nicht so gut, womöglich da was weiß ich für Überlegungen dahinter stehen, aber am Ende stehe ich vor einem alten Güllefass, an das ein paar Rohre angebracht sind und es wird irgendwie Wasser rumgepumpt und dann sage ich, oder anderes Dokumentarbeispiel, ein Brite, dessen Namen ich vergessen habe, der den sogenannten Do-Nothing-Garden gemacht hat, die haben quasi auch in diesem hübschen Barockgarten der Karlsaue, so alles akkurater Rasen und hübsch geschnittene Bäumchen und halt einfach so ein Teil Schutt bepflanzt hat. Und das Zeug darf einfach nur wachsen. Und es wird eben nachts auch bewacht, dass bloß niemand irgendwas abrupft oder so. Und da sage ich so, ja, also eigentlich reicht mir da der Zettel, den hinzulegen, das zu lesen, weil einen Mehrwert habe ich dann nicht, wenn ich einen struppigen Hügel sehe. Ja. So. Aber ich habe einen Mehrwert, wenn ich diese Animation angucke und sage, fuck, da könnte wirklich mal jemand drüber nachdenken, dass wir jeden Tag viel Wasser verlieren, indem wir es rauspinkeln und dann irgendwie wohin spülen. Nee. Also, und da glaube ich, es ist ein Riesenthema und es gibt große, anderes Beispiel habe ich letztens weil das wirklich ein schönes ist, habe ich mit einer Kollegin auf eine sehr freundliche Art, wir haben uns sehr angezündet, weil sie ist so eine, die extrem auf Nachhaltigkeit und diese Dinge auch und so setzt und hat sich beteiligt unter anderem an so einem großen EU-Projekt, wo du eben nachweisen musst, dass du all deine Publikation auf Ökopapier druckst und solches Zeug. Und dann war sie daran, ihr Festival zu machen und hat das halt dann alles mit so ausgeschnittenen Karten, wo sie immer wieder ganz viel wegschmeißen musste und irrsinnig viel Müll produziert hat und so. Und ich habe halt dann zu ihr gesagt, hast du schon mal was von Excel gehört? Weil das wäre jetzt gerade im Moment total nachhaltig, wenn du das nicht mit irgendwie Pappe machen würdest, wofür ein Baum umgeschnitten werden musste, sondern wenn du dein Excel benutzt, weil da kannst du auch Dinge von A nach B schieben und es sieht genauso aus. Und sie war halt so, ja, ich brauche das und die Haptik und dies und, also weißt du, auch Sachen, Unwort des Jahres, Haptik. Aber schon Sachen, die ich konnte es nachvollziehen, wenn sie es mir logisch erklärt, aber ich habe dann einfach zu ihr gesagt, völlig d'accord, wenn das so für dich ist, aber dann ist es verlogen. Ja. Was du machst, also dann kannst du nicht behaupten, dein Festival ist nachhaltig. Wenn du an so einer für mich frappanten Stelle und an so einer zentralen Stelle, es ist nicht groß, weißt du, wir reden nicht über hunderttausende Programmbücher, aber wir reden über das Herz des Projekts. Und wenn du am Herz des Projekts nicht ernst nimmst, was deine Behauptung ist, dann bringt es nichts. Und das, glaube ich, ist ein großes Problem in diesen Fragen, weil sich da, glaube ich, auch die Kunst, nicht nur die Kunst, auch die Politik, es sehr verpasst hat, in den letzten 10 Jahren State of the Art zu bleiben. Also wie viele von den Politikern kapieren Neurobiologie? Oder lesen zumindest mal ein Buch darüber? Ich kapiere es auch nicht. Und ich maße mir auch gar nicht an, dass ich irgendeine Ahnung von irgendwas habe, aber ich versuche mich möglicherweise aus einem professionellen Hintergrund jetzt halt wieder schon mit den relevanten Fragen des Zeitgeistes zu beschäftigen und sage, klar, dann muss ich, also Quantentheorie muss ich lesen. Oder mal mir zumindest etwas erzählt bekommen haben, weißt du, oder jemanden haben, wo ich sagen kann, du bist auch Physiker, kannst du mir mal irgendwie kurz. Und da, glaube ich, hat das extrem entkoppelt. Also so die trivialen Wissenschaften, also die Geisteswissenschaften und die quadrivialen, also die Naturwissenschaften, haben sich seit den 70ern, glaube ich, schon auch, also es ist vielleicht, glaube ich, wieder ein ähnlicher Zeithorizont, über den wir sprechen, extrem auseinanderentwickelt. Ich habe wirklich das Gefühl, es kommt wieder zurück. Hoffentlich. Also, wirklich, hoffentlich. Also, ich denke schon, dass gerade Wissenschaft, also wirklich, ich glaube, etwas ist, wo wirklich vermehrt wieder auch in der Öffentlichkeit wird stattfinden. Und man kann durchaus diskutieren, ob jetzt irgendwie die Mars-Mission, ob die 2,5 Milliarden, die das kostet, ob das wert ist oder nicht. Aber wenn schon nur irgendwie der Wert da ist, dass eine grosse Öffentlichkeit mit Wissenschaft in Berührung kommt, dann finde ich das eine gute Sache. Also weil das zeigt einfach, also, dass es neben all dem, was wir sonst um uns herum haben, also, da kann man wirklich wieder auch die ganze Kulturgeschichte und Musik und so, dass es da noch andere Sachen gibt, die genauso spannend sind. Also das geht ja darum. Also es ist ja jetzt auch, als dir geht es wahrscheinlich ähnlich wie an mir. Ich meine, ich lese auch so wissenschaftliche Bücher. Ich verstehe dort ja auch nicht alles. Es ist für mich irgendwo auch Unterhaltung. Es ist Unterhaltung, und ich gleichzeitig aber auch irgendwo einen kleinen Einblick in eine gewisse Materie bekomme. Ein bisschen gescheiter bin nachher, aber mir ja längst nie alles kann merken. Also das ist so ein bisschen das, was mich dann so ein bisschen frustriert, dass man plötzlich in der Watch jemandem erzählt und du merkst, scheiße, irgendwie weiss ich es eigentlich gleich vergessen, wie es jetzt war. Aber trotzdem, mich bleibt ja schon hängen. Und ich glaube, ich habe so die Hoffnung, dass das, da habe ich das Gefühl, es kommt wieder mehr. Wissenschaft wird wieder sexier. Also, auch wenn das nur, auch wenn irgendwie das durch eine Serie wie The Big Bang Theory irgendwie passiert, finde ich das super. Also, ich finde das super, dass irgendwie so solche Themen oder auch das Nerdtum irgendwie so ein bisschen auf die Oberfläche gespült wird. Also, weil das sind auch ganz spannende Leute, also, und es sind ganz spannende Sachen, die passieren. Ich fand es super, dass die Jungs, die diese Mission quasi geleitet haben, dass sie ja wirklich von einem Tag auf den anderen zu den totalen Sexsymbolen wurden. Also klar hat Big Bang Theory und solche Sachen haben vorgearbeitet in so eine Richtung oder auch das Hipstertum, aber dass die wirklich von einem Tag auf den anderen die großen sexy Superstars waren, also dass die in allen Kanälen, im Fernsehen, in allen Zeitungen waren, diese Typen, die dann den ganzen Tag sitzen und irgendwie absolut Unvorstellbares, im wahrsten Wortsinn unvorstellbares Zeug machen, dass die plötzlich James Dean sind. Und wenn auch nur für ein paar Tage. Aber ich finde auch, das ist großartig, dass sowas passiert. Im weitesten Sinn ist das ja auch irgendwo Kunst. Also das ist ja auch noch, also das ist sehr, also, das würde jetzt sehr weit führen, das machen wir jetzt heute nicht mehr, aber das ist ja auch, also es ist ja, Die kreieren ja auch etwas und tun auch irgendwo. Ich meine, schlussendlich, die Nachhaltigkeit von einer Mars-Mission ist hoffentlich bedeutend grösser als, ich sage jetzt blöd, auch halt ein Lady Gaga-Konzert. Aber jetzt für mich als Konsument ist beides schlussendlich auch irgendwo Entertainment. Also es ist spannend, das zu verfolgen. Also, es ist, und das kann ja nur, wenn das eine breite Öffentlichkeit macht, kann das ja nur gut sein für unsere Gesellschaft. Ja. Und da muss man gar nicht. Ich glaube, das ist auch das Problem. Man muss gar nicht immer irgendwie das Gefühl haben, dass man dann auch so super muss rauskommen und alles muss checken, sondern es ist nur, wenn man dem Teil hat an dem, das irgendwo realisiert und auch respektiert und auch irgendwie einen gewissen so ein gewisses Tribut anzahlt, dann finde ich, ist das wirklich auch schon, ist das ein guter Schritt. Also man muss ja nicht immer, also man muss ja nicht nachher irgendwie stundenlang auf der NASA-Webseite rumsurfen, wegen dem. Aber das kann man machen. Aber ich finde es schon nur gut, dass das auch irgendwo von einer breiten Öffentlichkeit irgendwo wahrgenommen wird, dass das da, was da passiert. Und wenn sie es jetzt auch noch schaffen, irgendwie auch die Ergebnisse, die irgendwie, wo sie irgendwie haben, auch noch zu kommunizieren, weil, das muss man auch ganz ehrlicherweise sagen, das ist ja, auch das Problem von der Wissenschaft ja selber, dass ihre Kommunikation halt einfach sehr schlecht ist. Dass sie nicht gut reden können, ja. Genau, oder dass sie halt einfach nicht so die Kanäle haben, wo sie raus können, oder, ja, aber das ist das super, also ich finde das grandios, das ist wirklich, das ist eine gute Geschichte, und ich glaube, du musst langsam ich gehen. Ich muss oder? Langsam los, genau. Aber ich finde das ein schönes, Schlusswort. Ja, dann würde ich sagen, dann verabschieden wir uns. Dass Wissenschaft und Kunst wieder näher aneinander ja, müssen. Ja, unbedingt, ja. Aber dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Und würde ich sagen, machen wir doch wieder mal. Wir machen doch weiter, würde ich auch sagen. Okay, in dem Fall. Tschüss. Danke dir.